aber die Pharisäer brachten ein Weib zu ihm, so im Ehebruch lebte. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. So dunkel. doch, Marie, wie lang es jetzt ist, dass wir uns kennen. Zu Pfingsten 3 Jahre. Und was meinst, wie lang es noch dauern wird? Ich muss fort. Fürchts dich, Marie. Bist doch fromm und gut und treu. Was du für süße Lippen hast, Marie. Den Himmel gäb ich drum und die Seligkeit, wenn ich dich noch zu küssen dürft. Aber ich darf nicht. Was zitterst? Friert nicht mehr, ich werd beim Morgentau nicht frieren. Was sagst du da? Setz dich hier, Margret! du bist so heiß. Wart nur, wirst auch kalt werden. Kannst nicht singen. Ich habe die ganze Welt es ausplaudert. Das Messer, es liegt zu weit vorn. Sie finden's beim Baden oder wenn sie nach Muscheln tauchen. Ich find's nicht. Aber ich muss mich waschen. Ich bin blutig! Seitlich! Und noch einer! Das stöhnt, als stürbe ein Mensch. Da ertrinkt jemand. Unheimlich. Der Mond rot, die Nebel braun. Hört sie? Stiller. Jetzt ganz still. Kommen Sie schnell. Thank you. Deine Mutter ist tot.